scheinbar, es geht schon wieder los hier. Aus der windigen Stadt Chicago, USA. Stinkfuß, Bundy. Hallo, Earl, grüß dich. Heute Nacht, angefacht von den Flammen der 10.000 Kerzen und verschiedenen Cheeseburgern, werde ich wieder siegreich sein. Geballtes Paket Action. Hey, cool. Mit dem Gelben vom Ei. Lady Tom, it's a dream. Wir haben 22.19 Uhr. Diese Lady Tom kommt ja demnächst live zu Charlie 2000 zusammen mit Cosmo Nova. Meine Damen und Herren, jetzt ist der Augenblick da, auf den Sie alle gewartet haben. Ein Trommelwirbel, Herr Kapellmeister. Na, Farbe auf, dann sind alle soweit bereit. Musik! Unser erstes Gewinnspiel. Attacke! Und zwar nur fürs Internet. Was hat der gesagt? Alles Kacke oder sowas. Das ist jetzt eine Coverversion. Ich möchte wissen, von wem kommt das Original? Dieser Song heißt Die dicken Kinder bei Landau. Auf der Fahrbahn. So, wer kann mir sagen, oder wer kann das im Internet sagen? www.charlie2000.de. Ins 8. Gästebuch eintragen, bitte. Wie heißt die, das Original? Kelly, was meinst du? Das trifft auch dich zu. Super Platte, ja? Was ist eine Platte? Für dich nenne ich Schwangere. Das ist unsere Kelly. Vielleicht bin ich einfach im Dummsein gut. Und das muss dann wohl reichen. Ja, das reicht auch. Sicher würde ich mich besser fühlen, wenn du dummer als ich. Zu viel Regen über dem Paradies. Too much rain over paradise. Over paradise. das ist die derzeitige Dance-Chart Nummer 1. Too Much Rain. Da gibt es ja mehrere Versionen von allen möglichen DJs, die da mitgemacht haben. Sakin, Market Cloud, Cosmonova, Club Hates, Oliver Mom, Kai Tresit, Pete Blank, Jasper Jones und so weiter, DJ Tom Craft, Sash. Anfang November 1998 zog ein heftiger Sturm auf. Dann eben Platz 2 ist No Man's Land, Sacking und 3 Push It, Sorten Papa. Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Jeden Tag freu ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig. Da bin ich wieder nach Schwemmer. Juhu! Unendliche Weiten. Endloses Warten. Das Weinen hat ein Ende. Jetzt ist Action angesagt. Okay, cool. Pass auf. Wow, es geht hier voll ab. Countdown läuft. Volle Dröhnung. Action. Und jetzt volles Programm Genuss. Con los abrazos, vamos, amo. Wir haben 23:10 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Was macht Fasching Fasnacht? Alles Rotscheli? What? kann es nicht oft genug sagen, Nachtschwimmer. www.charlie2000.de, das ist die heiße Internetadresse, wo man alles bekommt. Fast alles. Und da gibt es eine neue Adresse jetzt. Wow! Die L-Homepage. www.lbandi.de. Guckt mal da rein. Ihr werdet abschnallen. Und dann kann man ja in die No-Mame, in den No-Mame-Club aufgenommen werden. Aber nur Männer. Guck mal rein bei Albani, da gibt es einen Klick. No-Mame. Gegen die Frauenherrschaft ist das der Club. Genau. Al, was sagst du dazu? No, ma'am, ist nicht Kalifornien. Da kommst du nicht einfach rein. Ja, wir sind ja. Unsere Ansprüche müssen hoch sein. Und wenn ein Mann nicht 5 Episoden von Dr. Quinn, einer Ärztin aus Leidenschaft, aushält, dann ist er nicht stark genug für einen No, ma'am. Ja, ist schon gut. We'll be back after this. Übers Internet können auch Wünsche gewünscht werden. Da ist jetzt einer. Hier, bring ihn! Oh. Yes! Yeah. Yeah. Too far. Depp, das war der Wunsch. Midnight. 23 Uhr und 18. Aber Sie wissen doch, Red Bull verleiht Flügel. Der Hammer des Monats bei 2000. Okay, roll the gun. Baby. Let it bump. Driving some of the hottest cars New York has ever seen. For dropping some of the hottest verses rappers ever heard. From the dope spot with the smoke block, clinging the murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell. My only hell was since when y'all niggas know me to fail. Nah, we all my niggas with the rubber grips or shots. And if you with me, mama, rubber your and whatnot. School of the hard knocks. We must not let outsiders violate our blocks. And my block can stick up the world and split it 50-50. Let's take the dough and stay real jiggy. Let's sip the Chris and get pissy-pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. The life and times of Sean Carter, volume 2. Controlling the house, we live in hard knocks. We don't take over, we ball blocks. Burn them down and you can have it back, daddy. I'd rather that. I float for chicks wishing they ain't have to strip to pay tuition. I see your vision, mama. I put my money on the long shots. All my ballers that's born the clock. No one will be on top, whether I perform or not. I went from lukewarm to hot. Sleeping on futons and cots, the king size. Green machines, the green fives, the scene fives. Let the thing between my eyes analyze life's ills. Then I put it down tight grill. I'm tight grill with the phony rappers. Y'all might feel we homies. I'm like still, y'all don't know me. I'm tight grill. When my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving. Feel me? Wir werden nachher noch Kartenverlosung haben für die Fete in Offenburg. Und ich werde noch rauskriegen wollen, was Al an Fasching vorhat. Ha? Al, was hast du vor? So clever bist du nicht, dass du das aus mir rauskriegst. Das krieg ich raus. 23 Uhr und 32 Minuten, der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Etwas ganz anderem. Was ist, was ist? Will er wieder zuschlagen? Na, so geht's ja nicht. Naja, lassen wir uns überraschen. Nun geht's los, Freunde. Genau, denn hier spielt die Musik und du machst dein Spiel. Los, geht das, heute macht es wieder Spaß. Es ist soweit. Ladies and Gentlemen, es wird heute keine Verlierer geben. All systems go. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ihr wisst Bescheid. 5 in der Breite. Contemplating the way to give, contemplating the way to give, contemplating the way to give, I'm sorry, I'm sorry. And when the rain begins to fall, you ride my rainbow in the sky, and I will catch you if you fall, you never have to ask me why, and when the rain begins to fall, I'll be the sunshine in your life, you know that we could have it all, and everything will be alright, na na, my homie, cause he saw the whole thing. Half an hour later, the boy's fate was struck. No doctor came, cause nobody gave a fuck. That night, you heard his mama scream. She's just singing the requiem of a junkie's dream. Immer noch Gewinnspiel nach Schwemmer. 01388000. Oh, ich bin gerade ausgerechnet. Ey, die Kathi da vom Filofax, die möchte Bilder machen. Da muss ich aber echt gut aussehen, oder? Um dir zu helfen, habe ich eine Liste mit den 10 wichtigsten Dingen aufgestellt, die du tun musst, um etwas attraktiver zu werden. Wie denn? Erzähl. Nummer 10. Wirf dir einen traditionellen islamischen Schleier über, der alles bedeckt außer den Augen. Komm her, auf, Erl. Nummer 9. Kauf dir einen Schwingschleifer für deine spitze Zunge. Nein. Nummer 8. Pudelmütze. Nummer 7. Zieh die Pudelmütze runter bis zur Kniescheibe. Hey. Nummer 6. Bezahle eine attraktive Frau dafür, dass sie sich Tag und Nacht vor dich stellt. Ja. Nummer 5. Ganzkörperlifting. Danke. Nummer 4. Zieh auch eine Plastiktüte über die Pudelmütze. Und Nummer 3. Rasier dir eine Glatze und lass dir Cindy Crawfords Gesicht auf den Hinterkopf tätowieren. Ach komm, ja. Was? Ich trainiere 20 Stunden täglich rückwärts gehen. Also nachdem der Kerl ist unmöglich. Mit dem kriege ich einen Krieg gleich da, ha? Oder? Ja. Nummer 2. Nimm dir eine Kellerwohnung oder zieh am besten gleich zu dem Maulwurf. Nummer 1. Versuch den Präsidenten zu überreden, dass er Halloween nach dir benennt. Jetzt reicht's. And I can prove what you heard. Be cheap, choose a game, and I'ma give you a chance. Some advice in advance if you were looking for an ass. Treat me like a Jew, never acting cool. I wanna be next to you, but you got to keep the cool. Look into my eyes from judging broke by his cover. I want you to know that all I want is be your lover. Wanna be your lover. Wanna be your lover. Wanna be your lover. Wanna be your lover. Lover. You listen to the words as you listen to the rhymes. I've been flaving your ear at the shore all the way to you. While you're cruising in the sun, yo, I go to places on a regular basis. See many different faces, all kind of races, spaces, traces. I've been the faces, kept all the aces, but know the case is you. And I don't know what to do around when it's the first word, first kiss, and that's you. It felt so new, cause you was not like any other. Now let me show you love. Kelly, Assistentin, komm, sag mal die Telefonnummer durch für die Leute, die hier mitmachen wollen beim Gewinnspiel. Also ich mache den Anfang, du machst den Rest. 013. Jetzt kommst du. 1-800, Reißverschluss zu. Ach, Kelly, ich hab's schon 100 Mal mit dir geübt. Elle, das ist deine Tochter. Weißt du, hin und wieder macht sie mich echt stolz. Mich nicht. Aber wir wissen, das hat andere Qualitäten. Was für Kelly? Bei mir sind Männer schon aus dem Koma aufgewacht. Ja, genau. Wir haben 23:49 Uhr. Ganz dabei grüße ich auch alle Nachtschwärmer, die uns über ADR, über Satellit hören. Al, die kannst du auch mal grüßen, ne? Er interessiert sich schon für sowas. Der ist halt wieder ganz schlecht drauf, Nachtschwärmer. Ich höre gerade vom Internet, wir brauchen noch 6 Einträge. Dann ist Charlie 2000 Platz 1 der... wie soll ich sagen? Platz 1 der Gästebücher, ja? Da gibt es so eine Hitparade, wenn ihr unten hinklickt, seht ihr es ja? Da gibt es ja manche, die unter einem Pseudonamen, zum Beispiel Blümchen ist glaube ich auch drin und Nena. Und wenn ihr noch 6 Einträge reinmacht, ist der Limit Charlie Nummer 1. Ein Wahnsinn. Bei den Gästebüchern. Keiner macht dich mehr an. Hallo! Hallo. Yeah. Geht's ins Wochenende. Ha! Mal die Internetgröße der Reihe nach, bis ich den Kandidaten für das Gewinnspiel reinnehme. Klaus aus Tuttlingen grüßt Ute, Daniel, Stefan, Sven, Marco, Selma. Bitte immer reinschreiben, woher ihr grüßt. Das ist ganz wichtig. Marcel aus Ohlenhausen, Weinsberg, wo immer das sein mag, grüßt Toni, Bolle, Renne, Thorsten, Christina, Applegate alias Kelly. Jawohl, er geht immer bei uns in die Webseite rein. Ja, klar. Dann hier Tim Buschtöns aus Karlsruhe. Grüßt Sebastian und Alexandra, die ein wunderbares Liebespaar abgeben. Außerdem grüße ich Matthias, Wenzel, Stefan, Christian, Michael und Harry B. Markus Streck-Remus aus Weikersheim schreibt ins Internet: Mein Schatz mit Tanja, du bist immer so lieb. Michael Baudermann aus Mannheim. Grüß alle Nachtschwärmer, Al, Kelly, Haggy, Olli, Daniel, Tenny, Thorsten und die chatverrückten Online-Freaks. Ingo aus Pforzheim. Grüß alle CB-Funker und den Rest der Welt. Und Daniela aus Pforzheim. Viktor aus Stuttgart, in Klammer Disco. Er grüßt seine Eltern, alle Schüler vom Zeppeli-Gymnasium. Persönlich Martina Kimmich, Waldi Malais und das ganze RDJ-Team. Nachher geht's noch weiter. Jetzt habe ich in der Leitung den Benjamin aus Pforzheim. Benjamin, ja, hallo. Bist du dran? Ja. Oh, du hast eine starke Musik im Hintergrund. Hast du das Radio so laut? Soll ich leise machen? Bitte, bisschen, bisschen. Ja, sonst habe ich Rückkopplung, bitte. Okay, jetzt. Jetzt lass hören. 5 in der Brennen brauche ich. Ja, erstens DJ Bobo. Yo. For the Chaos. Yo. In Mood. Yo. Young Genie. Yo. Lutricia McNeil. Yo. Er hat es geschafft! Touchdown! Volle Energie auf den CD, Protonenlaser. Feuer frei! We'll be right back.

08. Mach schon mal, ich hab's geschafft. Das ist ja so, da gibt's einen Gewinnspiel-Pool. Da ist nur drin, wer sich angemeldet hat. Ich bin mir sicher, dass die Backstreet Boys zum Beispiel mehr Größe haben. Aber die sind ja nicht drin, ja? Zum Beispiel Mittermeier, der Kabarettist, ist auch mit drin. Nena und so weiter. Wir schauen mal, wer alles drin ist. Auf jeden Fall habt ihr es für mich geschafft, dass wir jetzt die Nummer 1 sind. Die Nummer 1 der Gästelisten mit den meisten Einträgen. Vielen Dank an alle. One, ignition. Was da, mein Bub? Baba, wenn ich mal Liebe mit mir selbst machen will, ne? Was muss ich denn da machen, Baba? Mein Bub, du bist jetzt 42 Jahre ein Elektroingenieur. Du musst doch keine Liebe mit dir selbst machen. Ich will aber. Da musst du mal der Opa fragen. Opa? Opa? Opa? Opa? Da kommt keine Antwort. Ja? Was? Wow! Achtung! Gewinnspiel. Opa! Hey! Internet-Gewinnspiel Spezial. Ich stelle jetzt eine Coverversion vor von einem ganz, ganz bekannten Song, den die Insider besonders kennen. Ins achte Gästebuch eintragen. Okay. Wer es aber nicht weiß, kann auch die Namen der Gruppe dieser Coverversion eintragen. Also Freunde, das hier ist eine Feier. Alles klar, www.charlie2000.de. Wenn ihr mal reinguckt, guckt euch mal die über 100 Bilder der Kelly an. Zum Beispiel, oder Al. Oder werdet Mitglied in NOMAM. Al, hä? Ich biete freie Mitgliedschaft im NOMAM. Chicagos exklusivstem Männerclub. Mit der Mitgliedschaft gibt's ein Jahr Green Card. Und eine Luxus-WrestleMania. Oh Gott. Freie Nutzung eines Classic Dodge, wenn er gerade fährt. Und den Schlüssel zum Pornoheftraum in meiner Garage, wenn wir an Peck vorbeikommen. Danke, Herr. Der Action-Freitag. Wenn andere schon schlafen gehen, schlagen wir richtig zu. Knallharte Action. Immer freitags. Der Action-Freitag. 22 Uhr pausenlos. Adrenalin pur. News. News. A little tour show. Learn to flip the dough with the money we've got. The blocks stay hot, getting knocked, it's on. Till one by one, we were gone. Subway sparks after dark. Flash the message, something's out there. Yo, John, that was the 80s, man. This is 99. It's crazy. Flash the message, something's out there. John Forte. Hey, yo, John Forte. Yeah, yeah. Hustle big, hustle small, all y'all relate to it. I'm a culture power, baby, when I run right through it. What the biz, money, you know, John, and what it is. Then again, too many yes men inside the business. We stay grungy, risk take on streets like a bungee. Hoes get nothing from me, I'm a dad feeling hungry. Rappers too complacent, I made hits in the basement. Got all the men on top, wondering where they placement. If it's real, then it's real, and it ain't no replacement. Them jealous cats who talk need to all walk adjacent. I trifold, y'all all into an image, my mold. So I can teach you how to walk, eat, drink, and buy gold. My delicious is ill. Wear three condoms out in Brazil. Brothers from the veil, no four as the Israel. You wanna have a duke? You're real. How you fizzle? You couldn't stick me if you bought the chisel. What the dizzle? I eat four stars at every mizzle. You kizzle the vibe, you just hide from the twizzle. And stizzle, my flow whizzle. Leave you fizzle or leave y'all all stuck like Jack without the jizzle. Come on. What? Me and my crew in a little tour show. Learn to flip the dough with the money we've got. The block stay hot, getting knocked, it's on. Till one by one, we were gone. Subway's box, after dark, flash the message, something's out there. Hey, yo. Suicide, it's a suicide. What about flash the message, something's out there. I shoot the gift pop, find John at the strip spot. Juggling three, the wall know to keep their lips locked. I don't get gap, I told y'all before it's hot. The floors, I'm the boss when I rock flip-flops. Come on. Culture hip-hop. Before I take your head, you should skip bop or find us in your home with the chrome. So it what? They all pose hard, but they bit butt. I leave them in the means, but they lit ya. Did what? Your money ease up. How you seize us? You better off beefing, lighting trees up. Smoking with your mans, fantasizing something swiftly. But little do you know, I had the whole country with me. Little do you know, little do you know. Little do you know, I got the whole country with me. Little do you know, huh? Me and my crew in a little tour show. Learn flip the dough with the money we got. Money. Locks stay hot, getting knocked on. Till one by one. Subway box, after dark, flash the message, something's out there. Come on, suicide, it's a suicide. Flash the message, something's out there. Little do you know, little do you know, little do you know, I got the whole country with me. Me and my crew in a little tour show. Learn to flip the dough with the money make we've got. The locks stay hot, getting knocked, it's on. Till one by one, we were gone. Subway box, after dark, flash the message, something's out there. Refugee camp, all stars, dirty cash, CEO. PPP doesn't survive. Das ist gut, das ist stark. Megapower direkt aus der Kiste. Hey, geht gefälligst mehr Dampf? Das ist total verrückt. On 1, 2, 3, 4, Radio. It just goes straight on and on. Straight on and on. just goes straight on and on. Und zwar immer freitags mit eurem Charlie 2000 und diesem Feigling da. Kann ich ja gleich was richtig stellen. Ich bin kein Feigling. Oder können Feiglinge neuerdings 4 Touchdowns in einem Spiel fertig kriegen? Ja, ja. Ready, steady, ready, go! Power Radio. Ganz frisch aus der CD-Presse. Als Spinners. Ganz dick drin, ganz neu. We'll be right back. Spinners, ganz neu. Übrigens hat Charlie demnächst ein paar Riesen-Gigs. Und zwar werde ich die in zwei Disziplinen präsentieren, zum Beispiel Cosanova und Lady Tom. Nach Fasching im Fun Factory Aachen. Dann werde ich präsentieren Kai Tressit und Overdog im Amun Bruchsal. Sucking und Friends auch, immer donnerstags. RNG nochmal. Und, ja was denn, ja wie denn? Pete Blank und Jasper Jones, zuerst mal in unserer Gegend. Ey, da freue ich mich ganz besonders drauf. Das war stark. Jens! Ein echter Ohrwurm. Null Uhr und gleich 31 Minuten der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Jetzt werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten, starten! Das funktioniert. Seid ihr bereit nach Schirmer? Und hier ist da hoffentlich keine Faschingsmuffel. Jetzt geht's los! Aber jetzt hat der Countdown begonnen. Alle spielen, drückt drauf. Mach bloß nicht schlapp. Move it, groove it, yeah. Grenzenlos frei. Jetzt geht's los. Klaus, geh mal zur Tür, es hat gebimmelt. Also Freunde, das hier ist eine Feier. Kommt, es hat gefeiert. Also Freunde, das hier ist eine Feier. Kommt, es hat gefeiert. Schönen Mai, hast du heut für die Zeit. Oh ja, oh ja, oh. Sag bitte ja, dann bin ich nur für dich da. Oh bitte, oh ja, oh ja, oh. Oh, gut, ich hab mir dafür gut. Schönen Mai, noch nicht so jung wie heut. Oh ja, oh ja, oh. Kommen wir nicht mehr zusammen vielleicht, ist es schon morgen. Yeah.

Jetzt möchte ich es wissen. 0138. 8000! Pull up to the hotel, girls all around. It's KT, double leaning in the stress. scratch. I can't recall the name, but I think it was Alex. A night to remember, not a night to regret. From here to Tibet, you know we leaving wet. I'm the sergeant charge while you just a cadet. Connection heißt die Gruppe. Ja, war 0 Uhr und 50 in wenigen Sekunden. Oh, meine Leitungen glühen nach Schwärmer. So viele stimmungsvolle Leute habe ich gar nicht gewusst, dass es gibt. Tanja, bist du auch eine stimmungsvolle Faschingsprinzessin? Ja, doch, eigentlich schon. Super, aus Schutter und das ist in der Nähe von La, genau? Ja. Richtig, jetzt brauche ich 5 in der Brenn, bitte. Also Klaus und Klaus. Ja. Jürgen von der Lippe. Ganz genau. Gottlieb Wenderhals. Ja. Harpe Kerkeling. Ja. Heino. Ja. Costa Cordalis. Los, reicht dir! Hallo Schutan, hallo La! Eine Maschine für Leute mit stahlharten Nerven. Hart, hart, hart, unmenschlich hart. We'll be right back. Wir haben 0.55 Uhr. Hier geht's ins Wochenende. Und immer nach Mitternacht geht's los mit Exzessen bei Bundys, ha? Oh, Al, es ist höchste Zeit für eine eheliche Heimsuch. Ich möchte mit dir auf dem Küchentisch schlafen. Oh nein, es geht schon wieder los. Ich möchte auf dem Küchentisch frühstücken. Al, ich meine es ernst. Ich will Sex. Peg, wie lange sind wir verheiratet? 40, 50 Jahre? Und haben wir nicht zwei Kinder? Ja. Dann ist meine Arbeit getan. Kelly, da kannst du ein Beispiel nehmen, ne? Bei mir funktioniert immer ein romantischer Film. Bei dir reicht doch schon eine Junior-Tüte mit einer Serviette zum Nachtisch. Ja. Volle Stunde gibt's aktuelle Tatscha und dann bin ich nachher gleich wieder da. Und ich werde ein bisschen den Schuhverkäufer hier mal in den Mangel nehmen, ha, Al? Das ist es, so komme ich in die Schuhnachrichten. Hey, warte, ihr habt gesagt, ich kann in der Sendung meine Schuhe verkaufen, das wurde mir versprochen. Von wem? Hier ist kein Schuhladen, Al. Ja, Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Tanze mit mir. Das einfach zu weit. Wow. Eine Warnung. Die nachfolgende Sendung enthält Material mit pornografischem Inhalt. Schalten Sie bitte lauter. Sometimes in our lives, sometimes we all have pain. Yeah. We all have sorrow. Say what, say what. But if we are one, if we are Times. Yeah. If you feel that way, why don't you drop me a line? Cause I'll be there to lend you a shoulder to cry on. I'm true blue, the type of family member that you can rely on. Fly on and hold up your head. Uh-huh. Open up your ears and listen up to what the dread said. Dead is the only way you're hopeless. You're still alive, so you need to take lean the time on to me this. When you're not strong, but I'll be your friend. You can't carry. I got your back, son. Right up the road. Right up the road, yo. I'll share your load. Yeah, yeah. If you just call me. So just call me. What you're going through, think I wouldn't understand. Was there for you when you lost your man? Paid the cost for your faults, paid the way to save the day. So who's the friend and who's the foe? In the end, it always shows. And even though I gave you dough when you was dead broke, a place to rest your head when you had nowhere to go. Never asked for a penny in return, so when it's cold, right. Zero below, lean I'll be your me, hero. Lean on me when you're not strong. When you're not strong. Eyes on this. I leave you hanging in the mist. Take some time to think and reminisce. Every day is an extra day you gotta face. That's right. So baby, choose your place. I'm just around the way. You need a helping hand? Hope you understand. I'll be the friend to the bitter end. When you're feeling down and lost, I'll pick you up again. Never shady and never leave you hanging. So just call me brother. Way you work it, no diggity. I thought to bag it up. Bag it up, girl. I like

21. Es ist so ruhig nach Schwärmer, wie? Frag mich auch, was gerade bei Erl los ist. Hast du dich endlich um deine Frau gekümmert, Erl, ha? Mein Slogan ist, abgestandenes soll man nicht aufwärmen. Unser Internet-Gewinnspiel. Komm mit ins Abenteuer. Trau dich. Und jetzt kommt ein Song, den müsste mal jeder DJ kennen. You are disagreeing. Aber ich möchte nicht nur den Namen der Gruppe wissen, ich möchte wissen, aus welchem Land kommen die. Aha. Eintragen ins 8. Gästebuch unter www.charlie2000.de. Charlie mit Y. We like to party. Okay, wie heißt die Gruppe und vor allem aus welchem Land kommt sie? Das war die Frage. Ganz brandheiß, brandneu, Opus 808, neue. neue Opus. So. Unser Gewinnspiel steht in Vorbereitung für nachher gleich. Es können gewonnen werden. Entweder zwei Karten für die Radio Regenbogenfete in Offenburg. Und zwar ist die am Samstag, den 13. Februar. Zwei Karten, ja, oder eine CD. Übrigens ist lieber Charlie auch da in Offenburg bei der Fete und am Freitag, den 12. in Mannheim im Rosengarten. Wie immer oben im Musensaal. Es gibt einen Stock höher. Und ich kann mich ja immer erinnern, Mannheim, hey, hey, morgens um 4 war da noch die Hölle los. Und damit grüße ich alle Fasnachter. Machen wir für den Tusch? Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin. 0138-8000. Attention! The Bounce is back. Is back. Lass krachen. Ist es schon soweit? Seid ihr bereit, Nachtschwimmer? Ich stehe hier und singe von neuen Knabbereien aus meiner Mixmaschine, so knackig und so fein. Komm auf, du! Wir brauchen Ihre Hilfe, machen Sie mit. Beim Gewinnspiel. Bye.

8000. Tracks ist das, Future Vibes, spitzenmäßig. Al, was meinst du, ha? Oh Mann, da habe ich schon bessere CDs weggeschmissen. Danke. So, 1:50 Uhr, jetzt bin ich gelandet in Hößbach, bei Aschaffenburg. Aber du bist im Auto irgendwo unterwegs, höre ich da. Ja? Ja. Rico, jetzt brauche ich von dir 500 Briten. Oh, da fangen wir an mit Joachim Witt. Richtig. Ixi. Jawohl, Knutschfleck. Krautzone. Ja. Udo Jürgens. Ja. Und Garcia. Genau, du bist ein deutscher Welle-Spezialist, höre ich, ja? Eben, ja. Ja, super! Ganz toll! Danke. Hallo Kelly, hallo Blondies. Wie nennt man 10 Blondinen, die flach auf dem Boden liegen? Das ist eine Luftmatratze. Zur Einleitung, zur Einleitung. Ich versuche mich zu steigern. Ruhe! Was macht man, wenn eine Blondine im Kreis läuft? Ganz einfach, das andere Bein auch festnageln. Hey, jetzt wird's spannend. Aber jetzt hier. 3 Blondinen gehen durch den Wald und treffen eine Fee. Diese sagt, jede von euch hat einen Wunsch frei. Die erste wünscht sich, so auszusehen wie Pamela Anderson. Und Peng, sie sah aus wie Pamela Anderson. Ihr wisst ja, ist ja gerade ein Playboy. So, die zweite wünscht sich lange Haare. Und Peng, sie hat die Haare bis zum Boden. Und, oh, das hat. Und die dritte wünscht sich, noch dümmer zu sein. Und Peng, sie war ein Mann. Ah, das ist ja hart. Und Peng, sie war ein Mann, ha? Jetzt habe ich bei allen Blondinen einen Stein im Brett. My sweet desire, you are the elder moon that's in the sky. I see the rays that glow on all the people. Yes, I know that I'm so deep in love. They have a day. Das war's mit einem Charlie 2000. Alle noch ein schönes Wochenende. Und bitte schreibt mir schönen Sinn noch nicht rein. Ins Gästebuch oder wo auch immer. Freunde, das war das Ende. Beautiful sir, we are happy tonight. Oh, bitte, kann mich nicht immer erschießen. Gern, Erl, gern. Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage. Und nächsten Freitag gibt's Power, dass es kracht. Was haben wir schon groß zu verlieren, frag ich euch, Leute. Also Leute, nicht umschalten. Auf geht's, Max. Radio von hier, Radio wie wir, Radio Regenbogen.